Die Liste mit Tony Visconti-Produktionen ist schier endlos. Auch der Dortmunder Philipp Bohr holte sich für 4 Alben seines Voodoo Club Tony Visconti mit dazu. Nicht immer für alle Titel, sondern meistens für einzelne spezielle Stücke, die Visconti dann noch einmal extra bearbeitete und mixte. Nämlich auf Hair, Hispaniola, Buafinia und God. Und aus diesem Bohr-Album von 1994 eben International Mosquito. Aber zunächst zurück in der Zeit. 1968 hinterließ Tony Visconti zum ersten Mal seine Spuren auf einer ganz bekannten Single. Noch nicht als Produzent, sondern als Mischer. Und zwar bei Joe Cockers ersten Nummer 1-Hit With a Little Help from My Friends. Seine Version des Songs aus dem Sgt. Pepper-Album der Beatles. Der eigentliche Produzent dieses Stückes, Danny Cordell, also derjenige, der für die ganze musikalische Studioarbeit verantwortlich war, kam mit dem Endmix nicht weiter. Er brachte die verschiedenen Stimmen, Instrumente, Sounds einfach nicht in eine sinnvolle Singleform. Cordell machte dann eine Woche Urlaub, um aufzutanken, und in dieser Zeit mischte Tony Visconti den Song so, wie wir ihn bis heute kennen.